Schön. Okay. Guten Tag, Polat ist mein Name. Ich möchte auf diese Station als Assistentärztin tätig und würde mit Ihnen ein Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, heißt Aufnahmegespräch denn, dass ich dann auch hier bleiben muss? Nein, noch nicht. Anamnese-Gespräch führen. Ja, okay. Gut. Nee, na klar, können wir zusammen sprechen. Ja. Okay. Bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich Ihre persönlichen Daten erfahren. Wie heißen Sie? Ich heiße Kerstin Hoffmann. Okay. Können Sie bitte Ihre Vor- und Nachname buchstabieren? Ja, der Vorname ist K-E-R-S-T-I-N. Kerstin. Und Hoffmann, Kerstin ist ein Frauenname, ne? Hoffmann, H-O-F-F. M-A-N. M-A-N. Doppel-N. Okay. Ja. Wie alt sind Sie, Frau Hoffmann? Ich bin 38 Jahre. Wann sind Sie genau geboren? Am 8. März 84. Okay, wie viel wiegen Sie? 70 Kilo ungefähr. Wie groß sind Sie? 1,68 Meter. Okay, Frau Hoffmann, was für Beschwerden haben Sie im Moment? Ja, im Moment geht es mir ja schon wieder gut, aber ich habe vor kurzem was ganz Merkwürdiges erlebt. Und zwar, also deswegen ist mein Mann auch jetzt mit mir mitgekommen, weil das wirklich eine ganz komische Situation war. Ich hatte, das ist jetzt vielleicht so 2-3 Stunden her, musste ich so mit einmal zucken an den Armen und an den Beinen. Und kurz vorher hatte ich mit einmal starke Kopfschmerzen und habe so Lichtblitze gesehen. Es war ganz unheimlich. Und ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass ich so Herzrasen habe. Und dann war das mit diesem komischen Gezappel, das war vorbei. Und danach ist mir schlecht gewesen und ich habe mich wirklich übel gefühlt und ich fühle mich so ganz müde und erschöpft. Diese Beschwerden sind vor 2 oder 3 Stunden angefangen. Ja, vor so ungefähr gut 3 Stunden ist das jetzt her, ja. Sie haben gerade erwähnt, Ihre Arme und Beine etwas komisch gemacht. Ja, ich konnte die nicht kontrollieren. Die haben so gezappelt, gezuckt. Ne? Hatten Sie früher schon einmal so etwas? Nein, ich habe sowas überhaupt noch nie erlebt. Deswegen ist mir das ja so unheimlich. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss unbedingt hierher kommen. Okay, Sie haben gut gemacht. Die Kopfschmerzen, ich möchte über Kopfschmerzen fragen. Wo genau ist die Kopfschmerzen? Oh, jetzt sind die ja wieder so ziemlich weg. Aber die waren, glaube ich, auf beiden Seiten so hier oben. Wie lange dauert die Beschwerden? Ich kann das nicht sagen. Das war wahrscheinlich nicht lange, wahrscheinlich nur wenige Minuten. Aber die Schmerzen, das war vielleicht so eine halbe Stunde vorher. Frau Hoffmann, wenn diese Beschwerden vorbei war, ist Ihnen übel, und aber müssten Sie Genau. sich übergeben? Nee, übergeben musste ich mich nicht. Ich fühle mich nur so total schlapp und auch wirklich übel. Haben Sie in dieser Zeit Bewusstsein verloren? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Da müssten Sie vielleicht noch mal meinen Mann fragen. Der sitzt ja im Wartezimmer. Oder sind Sie wegen dieser Beschwerden gestürzt? Nee, hingefallen bin ich nicht. Nein, nein, nein. Ich habe mich dann hingesetzt, als ich das gemerkt habe, ne, dass ich das alles nicht mehr kontrollieren konnte. Und dadurch ist dann nichts passiert. Gibt es bestimmte Auslöser für diese Beschwerden, zum Beispiel viele Stress oder traurige Nachricht? Ja, also seit ein paar Tagen bin ich so ein bisschen kribbelig und unruhig. Und gestern Abend haben wir bei der Arbeit eine große Party gehabt. Und vielleicht habe ich ein bisschen viel Alkohol getrunken. Also ich hatte schon gut was zu trinken. Und deswegen habe ich auch erst gedacht, dass das vielleicht so die Kopfschmerzen so davon kommen. Aber als das dann losging, war mir das doch sehr unheimlich. Ja, verstehe. Aber diese Beschwerden sind erstmal aufgetreten. Das hatte ich vorher noch nie. Ja, verstehe. Ja, Frau Hochmann, haben Sie Fieber oder Stuhlfrost? Nein, also ich habe mich jetzt nicht gemessen, aber ich fühle mich nicht fiebrig und die Schüttelfrost habe ich nicht, nein. Oder leiden Sie unter kalten Schweiß oder Nachtschweiß? So normalerweise? Nee, nee, nee, sowas habe ich nicht, nein. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit ab- oder zugenommen? Nein, eigentlich nicht. Nein, hier habe ich nicht. Das ist ziemlich stabil. Wie ist Ihr Appetit? Der ist normalerweise eigentlich ganz gut. Super. Haben Sie bemerkt, dass Ihr Stuhlgang oder Ihr Wasserlassen etwas Ungewöhnliches bemerkt? Ja, also ich habe schon lange ein bisschen Darmprobleme, ja. Der Hausarzt hat mal gesagt, das wäre ein Reizdarm. Ich muss also mit dem Essen eigentlich ein bisschen aufpassen. Und was weiß ich, wenn ich zu viel fettiges Zeug esse oder schwer verdauliche Sachen, dann habe ich schon mal Probleme mit der Verdauung. Aber im Normalfall eigentlich nicht. Meinen Sie Verstopfung, oder? Nein, eher das Durchfall. Gegenteil, eher, dass ich Durchfall habe, so, ne? Dass ich dann, was weiß ich, an einem Tag viermal auf die Toilette muss oder so. Wie lange, seit wann haben Sie diese Probleme? Ach, bestimmt schon 10 Jahre. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein, nein. Ist Ihnen schwindelig? Nee, also war mir vorhin schwindelig. Richtig schwindelig war mir eigentlich nicht. Ich hatte nur so Aber dieses Gefühl schwarz. des Kontrollverlustes. Nee, schwindelig war mir nicht. Schlafen Sie gut? Nicht so wirklich gut. Ich schlafe ein bisschen unruhig. Unruhig. Gibt es bestimmte Auslöser für diese Schlafstörungen? Ja, vielleicht, wenn ich mal ein bisschen Stress bei der Arbeit habe, wenn es da mal Probleme gibt oder so, dann kann man nicht so gut einschlafen. Oder ja, irgendwie so Kleinigkeiten wahrscheinlich. Aber das ist leicht, wenn ich dann lang das schon manchmal, wenn ich Nachrichten gesehen habe und die regen mich auf, dass ich dann nachts nicht gut schlafen kann, ne? Okay. Frau Hoffmann, ich möchte zurück Ihre Beschwerden kommen. Sie haben etwas gesagt, Sie leiden unter Herzrasen oder Lichtblitzen. Diese alle Beschwerden sind in der gleichzeitig aufgetreten. Ja, das war also, bevor das anfing mit der Zappelei, habe ich mit einmal gemerkt, boah, wahnsinnige Kopfschmerzen, das Herz klopft und diese Lichtblitze, ja. Das war so ein bisschen unheimlich, ja. Und dann, als mein Mann dann gesagt hat, was ist denn mit dir los, ne? Dann fing das halt mit den komischen Zuckungen an. Das war also, das ging wahrscheinlich gar nicht so lange. Ne? Ja, haben Sie dagegen etwas eingenommen? Oder haben Nein, Sie ich habe mich gemacht? Gar nicht getraut. Ich habe irgendwie gedacht, das hängt vielleicht mit dem Alkohol von gestern Abend zusammen. Okay, Frau Hoffmann. Ich möchte über Vorgeschichte fragen. Ist Ihnen chronisch bekannt, Zuckerkrankheit oder neurologische Probleme, Nee, also Bluthochdruck? was ich habe, ist eben, wie gesagt, diese Reizdarmgeschichte. Ja. Ne? Und das ist, da war ich beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Ich habe so ein bisschen Probleme mit der Sprache. Ich habe so Stimmbandknötchen. Ne? Da bin ich so heiser. Und wenn das also besonders. Und ich habe noch eine Geschichte, dass ich hier hinter den Ohren so eine Haut. Mal so Salbe auftragen, wenn das zu doll schuppig wird. Die Hautverwerbung hinter dem Ohr. Seit wann haben Sie? Oh, ich glaube, das habe ich schon lange. Da kommt man natürlich erstmal nicht drauf. Das hat nur immer gejuckt und habe ich gekratzt und dann hatte ich halt so diese Schuppen. Aber das ist bestimmt schon 10 Jahre auch. Gibt es noch andere Erkrankungen? Nö, das ist eigentlich alles, ja. Okay. Können Sie bitte mehr erklären über machen mich mal manchmal eben heiser. Ne? Und man kann da wohl nicht viel gegen tun. Und dann muss ich halt manchmal viel husten und so, wenn ich viel gesprochen habe. Und wenn das unangenehm ist, wenn ich dann merke, dass ich extrem heiser werde, dann muss ich eben diese Lutschtabletten nehmen. Haben Sie Probleme beim Schlucken? Nein, eigentlich beim Schlucken habe ich keine Probleme. Es ist mehr so dieses Heiserkeitsproblem. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ja, regelmäßig, ja, eigentlich mehr so bei Bedarf alles, ne? So gegen diese komische Hautgeschichte hinter den Ohren. Da habe ich eine Salbe, die heißt Lügal. Lügal Kopfsalbe. Wenn das also besonders doll schuppig wird oder so, dann fange ich da, streiche ich mir das da hinten hinter die Ohren. Dann, wenn es mit dem Darm Probleme gibt, dann nehme ich Imodium. Und halt für diese Heiserkeit-Geschichte, da habe ich Neoangin, das sind so Lutschtabletten. Neoangin. Frau Hoffmann, sind Sie früher schon einmal operiert worden? Da muss ich mal zurückdenken. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine Operation hatte. Nein. Keine Operation? Nein. Ist Ihnen allergisch bekannt? Ja, ich darf essen und keine Muscheln und also das vertrage ich nicht. Fisch und ich habe mich verstanden, andere Unverträglichkeiten. Ja, also Muscheln, so Meeresfrüchte halt, ne? Ja. Und ein bisschen reagiere ich auch auf Hausstaub. Da muss ich niesen und kriege so rote Augen. Insofern muss ich bei mir immer gut alles sauber halten und staubsaugen und lüften und so, ne? Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich bin vollständig geimpft, ja. Okay, super. Frau Hoffmann, rauchen Sie? Ja, das mache ich schon seit ich 18 bin. Rauche ich ziemlich regelmäßig, aber nicht so viel. Ich rauche eine halbe Packung am Tag. Aber seit als sie 18 Jahre alt war, rauchte sie. Aber es ist schon lange. Ja, 20 Jahre ist das her, ne? Ja. Trinken Sie Alkohol? Habe ich ja gerade erzählt, ne, gestern Abend, also wirklich ein bisschen viel. Aber ich trinke jetzt nicht jeden Abend was, aber wenn es mal was zu feiern gibt oder so, dann trinken wir natürlich schon was und ja, manchmal ein bisschen zu viel offensichtlich, ja. Was trinken Sie jeden Tag, jeden Abend, oder? Ja, jeden Abend trinke ich nicht, nein, aber also hin und wieder ein Bier oder ein Glas Wein. Und wenn man in Gesellschaft ist, auch mal vielleicht ein, zwei Gläser Sekt oder wenn es gut schmeckt, auch ein Cocktail oder so. Und ja, alles, was gut schmeckt. Ja, verstanden. Sie meinen gelegentlich trinken. Ja. Oder nehmen Sie sonstige Drogen? Ah, also hin und wieder gibt's mal ein Joint, aber nicht oft. Wie oft Ja, oder also einmal im Monat oder so, ne? Okay. Frau Hoffmann, haben Sie regelmäßig Periode? Ja. Nehmen Sie Pille? Nee, die habe ich nicht vertragen. Ich habe eine Spirale. Besuchen Sie regelmäßig beim Frauenarzt? Ja, klar, da gehe ich regelmäßig hin, ja. Frau Hochmann, könnte es sein, dass sie schwanger wäre? Nee, eigentlich kann das nicht sein. Nein. Ja, Frau Hochmann, was sind Sie von Beruf? Ja, ich bin selbstständig. Ich habe einen Copy Shop. Haben Sie Probleme bei der Arbeit oder im Privatleben? Nö, eigentlich, ja, bei der Arbeit ist natürlich stressig, ne? Es gibt immer wieder Konkurrenz und es muss manchmal schnell gehen und die Kunden sind unfreundlich und insofern, ja, da hat man schon mal Stress, aber normalerweise ist es ganz gut. Ja, viele Menschen benutzen die Copy-Geschäft, Ja, Copy-Center. genau. Und es muss immer schnell gehen, wenn die zu uns kommen, ja. Ja, Die wollen stimmt. alle nicht warten. Ja. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ja, einen Sohn habe ich. Sind Sie gesund? Wer ist gesund? Mein Sohn ist gesund. Ja, meine ich. Ja, mein Sohn ist gesund, ja. Okay. Wohnen Sie mit Ihrer Familie? Ja, klar, wir wohnen zusammen. Frau Hoffmann, ist in Ihrer Familie oder in Ihren Eltern irgendwelche chronische Erkrankungen bekannt? Nee, chronische Erkrankungen haben die nicht, nö. Ihr Vater oder Ihre Mutter? Also bei meinem Vater, der hatte jetzt neulich mal so eine Hornhautoperation. Da war eine Entzündung im Auge. Aber Das ist ja keine chronische Erkrankung. Und Mhm. ja, meine Mutter hat tatsächlich üble Schmerzen. Sie hatte sich das Handgelenk gebrochen, das linke. Und die hat da jetzt, die Ärzte haben gesagt, das ist ein Morbus Sudeck. Also die hat eigentlich permanent starke Schmerzen und wird damit eigentlich nicht so richtig fertig. Das ist also ein bisschen doof, die Situation. Aber auch Ach das ist ja ja. keine chronische Erkrankung im Ja. eigentlichen Sinn. Haben Sie Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Okay, Frau Hoffmann. Meinerseits habe ich wichtige Fragen gestellt, aber haben Sie etwas hinzufügen oder möchten Sie Oh, etwas ich habe Ihnen ja hinzufügen? so Haben viel Sie noch erzählt Fragen? jetzt. Ich habe so viel erzählt, was heute alles passiert ist. Kann mich auch nicht so gut konzentrieren. Aber ich glaube, ich habe Ihnen wirklich alles genau geschildert. Ja, jetzt möchte ich natürlich ganz gerne wissen, wie kann denn sowas kommen und muss ich befürchten, dass sowas wiederkommt? Ja, Ihre Beschwerden bezüglich einer neurologischen Probleme sein könnte sein, aber muss ich erstmal körperlich untersuchen, dann Urin und Blut Untersuchung durchführen. Dann nach dem Ergebnis besprechen wir nochmal. Okay, ja. Wie lange dauert denn die Untersuchung? Ich untersuche so schnell wie möglich. Das dauert nicht so lange. Machen Sie Okay. keine Sorge. Okay, dann kann mein Mann warten, ne? Ja, nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Ich werde Okay. Untersuchungsraum vorbereiten, dann Sie aufrufen. Wunderbar, alles klar. Dann gehe ich jetzt und warte auf Sie. Danke. Okay, gerne. Ich habe eine Frage. Hatte einer Ihrer Kollegen bei der Besprechung gestern Abend ähnliche Beschwerden wie Sie? Ah, das ist eine interessante Frage. Also ich habe von niemandem gehört, also von den Kollegen bei der Party, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, dass irgendjemand anderes auch krank ist. Aber Okay. es ist ein interessanter Aspekt, ja. Waren Okay. Sie in letzter Zeit im Krankenhaus oder wann waren Sie das letzte Mal, wurde bei Ihnen kürzlich eine Blutuntersuchung oder zum Beispiel eine Oh, andere das ist schon lange her. Das ist schon lange her. Ja. Operation? Yani, Sie haben gesagt, Migräne eine Diagnose gestellt, Migräne, und Sie haben Medikament eingenommen. Irgendwelche eine Migräne Attacke aufgetreten? Nein. Migräne habe ich nicht gesagt. Ja, nicht Ich habe gesagt. gesagt, Dermatitis hinterm Ohr, also Ja. Hautveränderung hinterm Ohr, Reizdarm Okay, und die Stimmbandknötchen, aber Migräne habe ich nicht gesagt. Entschuldigung, ich habe falsch Ich verstanden. wüsste nicht, wann ich das. Ich habe nur gesagt, die Kopfschmerzen waren hier oben. Vielleicht haben Sie da die Migräne rausgeschlossen. Ne? Könnte sein. Haben Sie Ihre Blutdruck einmal gemessen? Nein, ich habe kein Blutdruckmessgerät zu Hause und normalerweise habe ich keinen hohen Blutdruck. Haben Kollegen andere Fragen? Haben Sie bemerkt, dass Ihre Unterwäsche nass geworden ist? Ah, ob ich eingenässt habe, ja. Nein, ist zum Glück nicht passiert. Oh, gut. Nalan, können wir Arsatzgespräch anfangen? Ja, können wir anfangen. Können wir anfangen? Gut. Bitte schön. Guten Abend, Frau Oberärztin. Ich möchte Ihnen eine neue Patientin vorstellen. Diese Patientin heißt Kerstin Hoffmann. Sie ist 8.5.86 geboren. Sie ist 60 Kilogramm schwer und 1,68 Meter groß. Die 38-jährige Patientin stellte sich bei uns wegen starker Kopfschmerzen, lichte Blitzen und Tachykardie vor. Diese Beschwerden haben vor 3 Minuten. Die Patientin berichtete, dass sie auch ihre Arm und Beine zittern oder ja, ihre Arm und Bein zittern. Die Patientin gab an, auch und dort viel Alkohol getrunken habe. Mhm. Ja, Begleitsymptome sind Tachykardie und Schlafstörungen. Auch und Stuhlgangprobleme, die weitere vegetative Anamnese sind unauffällig. Die Patienten an Vorerkrankungen sind folgende Beschwerden oder folgende Erkrankungen bekannt: Reisdarm. Seit schon 10 Jahren und Stimmbandknöchel. Deswegen leidete sie unter Heiserkeit und Husten. Auch Dermatitis hinten Ohr. Die Patientin nimmt bei Bedarf eine Salbe, Nugal-Salbe, für Dermatitis, Imodium für Reisdarmbeschwerden und Neoangin für Heiserkeitsprobleme ein. Ist eher keine Operation bekannt. Mhm. Die Patientin hat Unverträglichkeiten mit Fisch und Muschel. Sie ist vollständig geimpft. Die Patientin rauche seit 20 Jahre ein halb Packung. Das entspricht in 10 Packung, ja. Sie trinke gelegentlich Alkohol, außer nur im Party oder im Treffen mit Freundinnen. Die Patienten konsumiere einmal pro Monat Jod oder ja, Jod. Also Marihuana, ne? Marihuana. Die Patientin in der gynäkologischen Anamnese berichtete die Patientin, dass sie regelmäßige Periode haben und sie besuche regelmäßig beim Frauenarzt. In der Familienanamnese sind der Familienanamnese gibt es keine chronischen Erkrankungen in ihrer Familie. Sie ist selbstständig. Sie arbeitet selbstständig beim Copyshop. Sie ist verheiratet und einen gesunden Sohn und wohnt mit ihrer Familie. Mit ihrer Familie? Mit ihrer Familie. Nach anamnestischen Angabe gehe ich von epileptischen Attacke aus. Aber differenzialdiagnostisch könnte es auch Alkoholintoxikation. Ach so, ja. Gehirntumor. Ja. Was könnte es noch sein? Hypoglykämie. Das kam hier gerade, habe ich nicht auf dem Zettel gehabt, aber könnte, ja, okay. Das macht ja tatsächlich auch so komische Zuckungen und das passt eigentlich auch zu den Kopfschmerzen, ne? Ja, aber ich habe noch zwei andere Sachen. Das eine hat Dr. Gündes gefragt vorhin. Ja, Migräne. Ja, genau. ist nicht aber so ganz typisch für Migräne, aber könnte man auch noch aussuchen, untersuchen. Und wobei, also ja, es gibt schon viele Parallelen zur Migräne, muss man sagen. Ne? Und ja, was wäre denn so Worst Case? Gehirntumor ist natürlich das Schlimmere. Aber was wäre noch schlimm? Apoplexie, oder? Ach so, na. Noch schlimmer, aber meinen Sie. Ja, ich habe hier noch als Differentialdiagnose eine Subarachnoidalblutung. Ach, da kommt sie gerade, ja. Ja, genau. Das, was weiß ich, dass die mit ihrem besoffenen Kopf irgendwo doch gegengerannt ist und das einfach nicht gemerkt hat oder so, ne? Ja, gut. Was machen Sie denn jetzt mit der Patientin diagnostisch? Ja, zur Bestätigung meiner Verdachtsdiagnose auf epileptische Attacke werde ich erstmal körperlich untersuchen, insbesondere neurologische Untersuchung. Genau. Dann messe ich Vitalparameter, Blutdruck, Zuckerwerte und Oxygensättigung. Dann nehme ich Blut ab, weil ich möchte Intoxikation ausschließen. Ah ja, mit Blutalkohol sozusagen noch bestimmen, ja. Und was noch? Und ich im Labor auch werde ich in Leberwerte, Nierenwerte, Blutbild, Elektrolyt. Ja, das sind schon die wichtigsten Sachen, genau. Ne? Mhm. Also Elektrolyte sind natürlich auch interessant, wenn man da irgendwie Kalium, Natrium durcheinander hat, könnte das ja auch zu einer Krampfneigung genau. führen. Ne? Mhm. Okay. Ja. Was machen Sie weiter? Ja, dann würde ich CT-Schädel durchführen für diese Patientin, um die Gehirntümer und ja, Blutungen auszuschließen. Ein CT vom Kopf? Ja. Ja, okay. Ja. CT. Dann, wenn ich alle Differentialdiagnose ausgeschlossen habe, dann möchte ich EEG bestimmen, EEG ja. durchführen, um Epilepsie zu sehen. Oder? Ja, was ist denn das Problem beim EEG? Wenn der Anfall 2 Stunden zurückliegt oder 10 Stunden zurückliegt. Oder 2 Tage, je nachdem. EEG mal. Ja, die Beschwerden ist vorbei. Aber trotzdem. Und im EEG sieht man, glaube ich, auch nichts, wenn die Beschwerden vorbei sind. Wenn ich richtig informiert bin, sieht man im EEG nur was während des Anfalls selber. Mhm. Ja? Und hinterher kann das sein, dass das völlig unauffällig ist. Ja? Da müssten mich vielleicht irgendwelche Experten aus der Runde jetzt hier korrigieren, wenn ich da was Falsches sage. Ja? Aber das ist, glaube ich, so eines der Probleme bei der Diagnostik, dass man eigentlich so eine Ausschlussdiagnostik machen muss und sagen muss, das alles ist es nicht, dann war es wohl doch ein epileptischer Anfall, so ungefähr. Ne? Ja. Ja, wenn wir jetzt tatsächlich von dieser Arbeitshypothese ausgehen, was würden Sie dann mit der Patientin weitermachen? Für Arbeitsprozedur, oder? Meinen Sie? Ja, Behandlung. Behandlung. Ja, eigentlich, so Behandlung möchte ich nicht sofort epileptische Medikamente anfangen, weil das war erstmal aufgetreten. Aber ich empfehle die Patienten, wenn die Patient nochmal diese Beschwerden haben, muss sie sofort zum Krankenhaus gehen, dann bestimmen und die Medikamente anfangen. Ja. Und was gibt es denn noch für Anweisungen an die Patientin? Auch die Patientin erwähnte, dass bevor die Beschwerden angefangen haben, hat sie etwas gefühlt zum Kopfschmerzen oder sie hat erstmal Kopfschmerzen, dann die anderen Beschwerden angefangen. Deswegen, die Patientin ist bemerkbar für diese epileptische Attacke. Also, dass sie das als Anzeichen, als Vorzeichen Ja, wertet. wenn, ja, wenn sie fühlt, fühle sich, wenn sie fühlt sich Anzeichen, empfehle ich ihr zu sitzen oder Damit sie nicht hinfällt oder so. Ja. ja. Aber was geben Sie ihr denn, was die Lebensführung angeht, für Tipps? Ja. Damit der nächste epileptische Anfall nicht irgendwie in 2 Wochen kommt oder in 2 Monaten. Ja. Worauf muss die verzichten? Ja, sie sollte stressige Situationen verzichten und Ja. sie sollten nicht so viel Alkohol trinken und Drogenkonsum Genau, die eigentlich verzichten. nicht so viel, die soll eigentlich absolut abstinent leben, ja. Ja. Wobei, ja, das ist natürlich leichter gesagt als getan. Ja, also sie soll Alkohol, Nikotin und Drogenkarenz einhalten. Ja. Sie soll darauf achten, dass sie genug schläft. Ja, stimmt. Und sie soll nicht Auto fahren. Ja, sie sollte Ja, nicht für den Auto Fall, dass fahren. sie wieder eine Attacke kriegt, dass sie sowas nicht am Lenkrad bekommt. Also habe ich zumindest hier als Hinweis stehen, dass sie für die nächsten Monate das mal alles auf alles verzichten sollte. Gut. Okay. Das waren eigentlich von mir aus die Sachen. Gut, dann würde ich jetzt als Oberärztin sagen, ja, dann untersuchen Sie mal die Patientin, gucken Sie, was Sie rausfinden. Insbesondere bin ich gespannt, was Sie bei der CT-Untersuchung rausbekommen und auch bei den Laborwerten. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Nehmen Sie die Patientin stationär auf oder geht die nachher wieder nach Hause? Wenn ich alle Untersuchungen erledigt habe, ja, kann dieser Patient zu Hause gehen. Können Sie nach Hause Ich gehen? Ja, das würde ich auch sagen. Okay, gut, mit den entsprechenden Verhaltensregeln, ne? Genau. Okay, gut. Ja, wer möchte was sagen dazu? Möchte noch jemand was ergänzen oder? Das ist ein interessanter Fall für mich. Ich glaube, in Ja, ist so ein diesem bisschen Fall. exotisch, ne? Ja, stimmt. Ja, mir sind sprachlich ein paar Sachen aufgefallen und mir sind ein paar, aber wirkliche Unexaktheiten aufgefallen. Passen Sie auf bei Zahlen. Ich habe gesagt, die Patientin ist am 8.3.84 geboren. Ach, Sie haben der Oberärztin erzählt. ich habe achten, 8.3.4. fünften. Nee, 3. habe ich gesagt. Ach Und so, Sie ich haben habe gesagt, fünf. 8.5.86. Habe ich gesagt, komisch. Was? So, dann hat sie gesagt, sie wiegt 70 Kilo und Sie haben daraus 60 Kilo gemacht. Ich meine, es ist Ach ja so, nett, dass Sie mich ein bisschen ja. schlanker machen, aber Ja. Ich ja, habe Probleme mit Zahlen, aber ich da bemühe sind Sie mich, nicht ich alleine. weiß. Da sind Sie nicht Ja. alleine. Der Klassiker sind immer die 14, 15, 16 und 40, 50, 60. Das geht bei ganz, ganz vielen schwer durcheinander. Ja, okay. Ja, was Sie wirklich nicht ganz richtig geschildert haben, der Oberärztin, das ist die Reihenfolge der Symptome. Sie hat gesagt, sie hatte kurze Zeit diese Zuckungen an Armen und Beinen, Konvulsionen, wie irgendjemand sehr schön reingeschrieben hat. Ja? Eine halbe Stunde vorher fing das mit den Kopfschmerzen und mit diesen Lichtblitzen an. Ja? Und mit dem Herzrasen. Also hat diese Phase Wahnsinn. Über eine halbe Stunde gedauert. Waren Symptome bedeutet? Ja, genau. Die waren eine halbe Stunde vorher. Und so. Und danach war sie schlapp und erschöpft und K.O. Ne? Was ich übrigens super fand, dass sie gefragt haben, irgendjemand anderes hat das gefragt, ne? Ob ich eingenässt habe. Das wäre eigentlich auch noch so ein Klassiker beim epileptischen Einfall, ne? Dass sie kurzfristig die Kontrolle über die Blase verlieren. Ne? Da ist mir sprachlich dann noch was aufgefallen. Das haben sie zweimal gesagt. Das ist, wenn man gut Englisch kann, ist das ein bisschen tückisch im Deutschen. Und zwar haben sie gesagt, wenn der Anfall vorbei ist, dann passiert das und das. Sie sprechen aber ja über die Vergangenheit. Als der Anfall vorbei war, ist das und das passiert. Wenn, sagen wir im Deutschen als Bedingung, ja, wenn du mir, was weiß ich, das Buch leist, schicke ich es dir nach 3 Monaten zurück. Ja, so, wenn einer etwas macht, mache ich etwas anderes. Aber, und ich kann auch sagen, wenn die Ferien vorbei sind, das wäre also eine zeitliche Dimension, wenn die Ferien vorbei sind, kommen alle Schüler wieder zum Unterricht. Aber wenn ich retrospektiv sage, dann muss ich sagen, als der Anfall vorbei war, fühlte sich die Patientin schlapp und müde. Das sind natürlich Winzigkeiten, ja, aber es sind viele Winzigkeiten. Ne? Normalerweise benutze ich als oder wenn Differenzierung. Ja, ja. Beim Sprache. Ja, ja, auch so eine Winzigkeit. Die vegetative Anamnese sind sonst unauffällig. Ist natürlich sonst unauffällig. Die Anamnese Singular. Ne? Okay. Stimmt. Ah, und dann auch ein schöner Klassiker. Ein schöner Klassiker. Sie habe kein Bewusstsein verloren. Sie habe das Bewusstsein nicht verloren. Ich kann sagen, ich habe keine Medikamente genommen. Ja. Ich habe keine Verdauungsstörung. Ja. Dann bezieht sich die Verneinung auf das Nomen. Ja. Aber hier geht es ja darum, habe ich das Bewusstsein verloren? Habe ich nicht. Also, sie habe das Bewusstsein nicht verloren. Ja. Verben verneinen wir mit nicht, Nomen verneinen wir mit kein. Ja. Sprachlich nur. Das sind keine inhaltlichen Sachen, sondern nur sprachliche Sachen. Und Leiden ist ein unregelmäßiges Verb. Sie litt an, nicht sie leidete an. Ach ja. So, ja. Ja. Leiden, litt, gelitten. Oder gelitten, ja, stimmt. Ja, die unregelmäßigen Verben sind zugegebenermaßen schwierig und ganz schwierig ist das Präteritum, ja. Deswegen benutzen wir fast immer das Perfekt, ja. Das war ziemlich viel sprachlicher Kleinkram, ja. Ansonsten waren sie so sehr nett. Sie waren sehr nett zu der Patientin und bis auf diese Geschichte, dass sie diese Reihenfolge nicht so richtig gemacht haben, war die Schilderung Arzt-Arzt-Gespräch auch okay, ja. Aber da waren für meinen Geschmack jetzt einfach zu viele Fehler drin. ja, im Sinne von nicht richtig wiedergegeben. Ne? Das würden Ihnen Ihre Prüfer im Zweifelsfall übel nehmen. Ja? Wenn Sie sagen, dass die Kopfschmerzen haben nur ganz kurz gedauert, nein, sie haben über 30 Minuten gedauert. Ne? Mhm. Und das muss man einfach zeitlich im Zweifelsfall nochmal nachfragen. Wenn Sie nicht sicher sind, ja. Wenn Sie nicht sind, wie war das genau, wann war das, fragen Sie nochmal nach. Ne? Mhm. Ja. Und ja, ich war auch nicht so, ja, das ist die Geschichte, vegetative Anamnese. Sie hat Schlafstörungen beschrieben und gehört der Reizdarm jetzt zur vegetativen Anamnese oder zu den Vorerkrankungen? Das kann man wahrscheinlich auch drüber streiten, ja. Also ich habe es jetzt, als Sie gefragt haben, haben Sie Probleme mit der Verdauung, habe ich gesagt, ich habe schon lange einen Reizdarm. Ne? So, also bei einem von beiden muss man sie sicherlich erwähnen. Aber die Verdauungsstörungen standen ja jetzt nicht im Zusammenhang zum Beispiel mit diesem Event, ne? Sondern waren eigentlich unabhängig davon. Ja. Ne? Auch ich wundere mich, diese Patientin hat drei, ja, außer Reizdarm, zwei verschiedene Probleme, Heiserkeit und Dermatitis. Während des Gesprächs dachte ich immer, ob diese Beschwerden abhängig ist oder nicht. Ja, nee, es hat gar nichts damit zu tun, offensichtlich. Ja? Ja. Sondern das füllt den Fall nur auf, gibt den Anlass, nach irgendwelchen anderen Sachen zu fragen. Ja? Mhm. Wie das Ding, wie heißt eine Stimmstörung? Ja, da muss man auch erstmal wissen. Dysphonie. Dysphonie. Ja, stand hier irgendwo, ja. Genau. Also genauso wie diese Lichtblitze. Wissen Sie, wie das heißt? Ja, ich weiß. Das heißt Photopsie. Photopsie. Ja. Die hat also, ja, ja, also so Lichtwahrnehmungsstörungen, ne? Photopsie, ja, darauf kommt es ja auch immer den Prüfern so ein bisschen an, dass sie Fachterminologie nutzen im Arzt-Arzt-Gespräch. Ne? Soweit ich weiß, versuchte ich zu erwähnen, aber Lichtblitze wusste ich nicht. Ja. Und, ach, ich habe noch was unterkringelt. Sie haben bei den Allergien die Meeresfrüchte genannt, aber die Hausstaubmilben, die Ärztin unterschlagen. Haben Sie nicht erzählt? Ja, aber ne? Ich habe so geschrieben. Ja, genau. Okay. Das war viel Maulerei jetzt. Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel. Aber ich habe heute Abend gut aufgepasst. Ja, das, okay. Danke. Wenn ich nichts sage, haben Sie ja auch nichts davon. Dann haben Sie nachher Ärger in der Prüfung und sagen, wieso hat die nie was gesagt? Ja, das ist auch blöd. Ja, ja? Das okay. Wäre nützlich, Ihre Feedback. Ja, okay. Danke. Ja, so viel für heute Abend.